Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Die Flüchtlingsdramen an der Grenze zwischen Mexiko und den USA machen seit Monaten Schlagzeilen. Das Timing für den Menschenschmuggel- und Drogenthriller Sicario 2, der diese Woche ins Kino kommt, ist sozusagen perfekt. Vielleicht ist das auch die Stärke des Kinos, die Bilder zu zeigen, die wir am liebsten von uns wegschieben würden. Hartwig Tegeler war von Sicario 2 von Anfang an gefesselt. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, wenn die Schmugglerrouten der mexikanischen Kartelle auch zu Schleichpfaden für islamische Terroristen werden, die auf dem Weg in die USA gelangen, wenn sich am Anfang von Stefano Solimas Sicario 2 Selbstmordattentäter im US-Supermarkt in die Luft sprengen, dann ist damit der Grundton gesetzt, auch auf der akustischen Ebene, mit dem düsteren Soundtrack von Hildir Günadottir. Wenn dem also so ist, dann gilt es zurückzuschlagen im Drogenkrieg, meint der US-Innenminister zum CIA-Paramilitär Graver, Josh Brolin. Sie wollen das echt durchziehen? Das war dann aber unschön. Wollten wir es schön, wären Sie nicht hier. Deswegen holt Graver Alejandro aus der Versenkung. Keine Regeln diesmal. Den Sicario. Du hast freie Hand. Den Auftragskiller, gespielt von Benicio del Toro. Du hilfst uns, einen Krieg anzufangen. Gegen wen? Gegen alle. Graver und Alejandro entführen die Tochter eines Kartellbosses, um so einen Krieg zwischen den Machtkonkurrenten auszulösen. Was zum Desaster gerät, weil die Politik auf einmal andere Ziele verfolgt und möchte, dass die Spuren verwischt werden. Dabei sind die Bilder dieses Drogenthrillers gefüttert mit denen aus der gesellschaftlichen Realität. Der Anschlag im Supermarkt, die Grenze zwischen Mexiko und den USA teilweise schon mit der Mauer. Migranten, die sich in Mexiko aufmachen in den gelobten Norden, die USA. Diese Sättigung des Genrefilms mit Realitätsgehalt. Dafür steht Drehbuchautor Taylor Sheridan, der schon den ersten Sicario-Teil geschrieben hat. Dafür steht auch Sicario 2-Regisseur Stefano Solima, der mit der Serie Gomorra und seinem Film Suburra europäische Erzählungen über das organisierte Verbrechen drehte und sich dort, wie jetzt in Sicario 2, in die Tradition des fatalistischen Blicks der Mafia-Filme von Damiano Damiani, Francesco Rosi oder Henri Verneuil stellt. Viel Glück. Auf dieser Seite der Grenze gibt es kein Glück. Im Gegensatz zu Denis Villeneuve, Regisseur von Teil 1, verzichtet Stefano Solima auf ein moralisches Zentrum, das bei Villeneuve noch von der jungen FBI-Agentin gebildet wurde. Der CIA-Agent und der Auftragskiller sind jetzt nur noch Maschinen eines politischen Plans, der sich Terrorismusbekämpfung nennt, am Ende aber als Luftblase erweist. Werte, Humanität, sie spielen in dieser Welt keine Rolle mehr, sagt uns Solima. Schließlich steht Alejandro vor dem jungen Mann, der Karriere bei den Kartellen machte, weil er dem Auftragskiller, dem Sicario, ins Gesicht schoss. Alejandro überlebte und fragt nun, du also willst Auftragskiller werden? Es geht immer weiter. Stefano Solima hat uns mit Sicario 2 in die Hölle von Dantes göttlicher Komödie geführt, an deren Tor der Satz prangte, ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alejandro ist am Ende ein schwarzer Engel und Sicario 2 eine verstörend mythische Erzählung über das Böse in der Welt.